Es ist Freitag. Ich stehe unten am Parkplatz. Es regnet ein wenig, aber heute habe ich eine Jacke an und ein Hemd. Auch meine Uhr habe ich mir umgebunden, was auch immer das heißen soll. Jan hat mir Blumen aus seinem Garten mitgebracht. Blumen, die sich halten, hat er gesagt. Nicht solche, die schon halb tot von weit her hier ankommen. Ich lehne am Stamm der Parkplatzlinde, halte die Einfahrt im Blick. Aus dem Augenwinkel sehe ich die Kleine auf mich zufliegen. Ich breite die Arme aus, fasse um ihren Rücken und lasse sie einige Runden im Kreis schweben, bis mir selbst schwindlig wird. Christina ist geschminkt. In einer Woche wieder hier, sagt sie. Wir schauen beide auf unsere Fußspitzen, ich ein wenig länger. Christina umarmt mich. Die Kleine drückt ihren Kopf an unsere Seite. Schenk die Blumen der Kleinen, sagt Christina, und schreib mir wieder einen Brief. Hier, damit ihr euch an mich erinnert, oben im Haus. Vito stellt der Kleinen eine Schachtel voll mit Holztieren auf den Tisch. Die Kleine zögert. Nimm sie, sage ich. Die Kleine schaut erst mich an und dann Vito. Gehört der auch zu uns? Fragt die Kleine. Ich streiche der Kleinen über den Kopf, sehe, wie Vito lächelt. Die Kleine kramt in der Schachtel. Komm jederzeit, sage ich zu Vito. Vito wandert durch die Werkstatt, räumt ein paar Dinge hin und her, kehrt da ein paar Späne zusammen, dreht einen Schraubstock zu und wieder auf. Ich nehme die Kleine an die Hand. Vor der Werkstatt setze ich sie auf meine Schultern. Die Schachtel hält sie fest. »Danke«, ruft sie. Das ist genau mein Wort. »Danke«. Aber Vito ist hineingegangen, die Tür einen Spalt breit offen. 4. Es regnet. In den Pfützen schwimmen Blasen oben auf. Ich weiß nicht, wann ich das zum letzten Mal gesehen habe. Ich würde nicht darüber nachdenken, wenn nicht eine seltsame Unruhe unsere Straße erfasst hätte. Fast alle Autos sind fort. Selbst die Alten sind auf ihren Fahrrädern in den Regen davongefahren. Die Kleine malt am Küchentisch. Ich spähe hinaus. Gerade hat sich die Batikfrau gegenüber mit der Schiebermütze unterhalten. Ich versuche zu verstehen, was diese Dinge miteinander zu tun haben. Der Regen, unsere leere Straße und die Alten. Die Kleine schaut von ihrem Bild auf und beginnt den Kopf zu schütteln. Für einen Moment weiß ich nicht, ob ihre Haare knistern oder ob es das Geräusch des Regens draußen ist. »Hör auf«, sage ich. Die Kleine hält inne, schaut mich mit funkelnden Augen an. Ich gehe hinüber zur Spüle und blicke aus dem Fenster. Das nächste Auto fährt davon. Die Kleine schüttelt sich wie in Trance. Als ich wieder hinausschaue, steht die Batikfrau am Gartentor. Sie hält sich eine Zeitung über den Kopf. Mit der anderen Hand winkt sie. Die Kleine will sich nichts anziehen. Sie stapft durch den Garten und lacht, wie das Wasser spritzt. »Du bist eine Niedliche«, sagt die Batikfrau und streckt übers Tor eine Hand in Richtung der Kleinen, die sofort einen Schritt zurück macht. Ich versuche, die Kleine auf den Arm zu nehmen, aber sie will nicht. Die Batikfrau mustert mich unter der Zeitung hervor. »Ihre Frau, die arbeitet doch unten im Ärztehaus.« »Ja«, sag ich und starre die Batikfrau an. An ihrem Haaransatz ist die rote Tönung herausgewachsen. Selbst im Regen riecht sie nach Zigarette. »Das Wasser«, sagt die Batikfrau, »das Wasser.« Sie dreht sich um und stapft davon. Von der Zeitung lösen sich kleine Fetzen. Die Kleine legt mir die Arme um den Hals, kuschelt sich an mich. Es ist ein Tosen um uns, ein Gurgeln und Schmatzen. Den Bach gibt es nicht mehr. Wir stehen am Hang auf der Straße, die vom Dorf hinunterführt in die Stadt, die keine ist. Wie in Trance gehe ich an den Leuten vorbei, die am Rand ausharren. Manche haben sich gelbes Regenzeug angezogen. Andere stehen in dünnen Kleidern durchweicht und regungslos für sich allein. Ich gehe, bis mir das Wasser die Füße leckt. Die Kleine ist still in ihrem Sitz. Ich bin still. Gierig wälzt sich die Flut voran. Ich verstehe nicht, wie das gehen kann, dass so viel Regen sich gleichzeitig in Bewegung setzt. Ein roter Plastikball tanzt in den Fluten, beschleunigt, fängt sich in einem Strudel. Die Kleine dreht den Kopf, schaut mir einmal über die rechte und dann wieder über die linke Schulter. »Komm, wir rufen die Mama«, sage ich zur Kleinen. Die Kleine strengt sich an, ruft so laut sie kann, aber ihre Stimme trägt nicht. »Ist die Mama hier?«, fragt sie. Aus den Fenstern schauen die Alten. Ich sehe ihre knochenweißen Gesichter. Manche bewegen die Lippen, als würden sie etwas sagen. Ich warte ein Stück ins Wasser. Die Kleine klammert sich an mich und fragt noch einmal, »Ist die Mama hier?« Ich merke, wie etwas mein Knie trifft, ein dumpfer Schlag. Ich verliere das Gleichgewicht wie in Zeitlupe, höre die Kleine schreien. Ich versuche, meinen Fall zu steuern, beuge die Knie, fahre den rechten Unterarm aus. Das Wasser spritzt. Ich finde mich auf allen Vieren wieder. Ich muss den Kopf heben, dass mir die Flut nicht in Mund und Nase läuft. Ich merke, wie mir jemand unter die Arme greift. Die Kleine schluchzt und klammert sich an mich. Ich eile den Berg hinauf. »Die Mama ist zu Hause«, sag ich. Die Kleine weint. Ich spüre ihre Tränen warm im Nacken. Ich sehe unser Haus vor mir. Es gibt nur noch die Kleine und mich. Ich weiß nicht, wie ich Geld verdienen soll. Ich weiß nicht, was ich der Kleinen zum Anziehen kaufen soll. Ich weiß nicht, was wir essen sollen, jeden Morgen, Mittag und Abend, alle Tage in der Woche, alle Monate des Jahres hindurch. Die Kronen der Bäume haben begonnen, sich zu drehen. Alles stürzt und arbeitet und fliegt. Der Regen ergießt sich über uns. Ich bin so nass, dass ich schon wieder vergessen habe, dass ich nass bin. Die ersten Häuser tauchen auf. Schon kommen unsere Obstbäume in Sicht. Ich versuche, durch die Kronen zu spähen, aber unser Haus dahinter ist groß und dunkel. Die Scheiben schimmern undurchdringlich durchs Laub, wie verspiegelt. Alles ist erloschen. Ich blicke die Straße hinauf und sehe etwas Vertrautes, ohne zu begreifen, was es genau ist. Vielleicht ist Christina uns suchen gegangen, hat einen Zettel auf dem Tisch gelassen und ist losgestürzt. Neben mir flimmern die Zaunlatten vorbei. Ich sehe die Schaukel, den Sandkasten. Aus dem Gras leuchtet liegengebliebenes Spielzeug der Kleinen. Ich höre meinen Atem, blinzle die Tropfen von den Wimpern. Jemand sitzt auf den Stufen zum Haus. Ich erzähle Jan von dem roten Ball und von den Alten, die nicht weggekommen sind aus ihren Häusern. Jan nimmt mir die Kleine vom Rücken. Plötzlich werde ich leicht, wie ich damals leicht geworden bin, als Jeji mir Vito vom Rücken hob. »Die Kleine«, sage ich zu Jan, »gib mir die Kleine.« Er legt sie mir in die Arme. Wir schauen uns an. Ich sehe das freundliche Gestrüpp von Jans Augenbrauen, seine scharfen, an den Rändern hellbraun gesprenkelten Pupillen. Wir gehen ins Haus. Ich ziehe der Kleinen die Sachen an, die sie abends trug, als wir draußen in den Wäldern unterwegs waren. Ich sehe die Herde Sandelefanten wieder, unsere heidelbeerblauen Münder, und erinnere mich daran, wie ich hinausgelauscht habe ins Rauschen der Kiefern. Und doch nie jemand kam. Christinas Schritte will ich hören, das Geräusch ihrer bloßen Füße auf dem Linoleum. Ich nehme die Regenjacke vom Stuhl, bin fast im Gehen, aber die Kleine fängt an zu weinen. Sie klammert sich an meine Beine. Ich wünsche mir eine von Jans Geschichten. So viel haben wir geredet, dass ich denke, die Dinge, die ich Jan erzählt habe, sind am Verschwinden. Endlich kann ich sie loslassen. Einmal ausgesprochen werden sie ein Schwarm Sperlinge und heben sich über die Felder davon. Die Geschichten über meine Eltern, der Husten meines Vaters, die blutigen Spuren im Waschbecken, die mehr und mehr wurden, als wir in die Stadt zogen. Sein Fahrrad mit der Kette, die immer frisch geölt war, damit er wenigstens auf dem Weg zum Dienst die Welt noch spüren konnte, bis er eintauchte in sein System aus Laugen, Chemikalien und Uran. Das alles also am Verschwinden und Blasswerden mit jeder Geschichte, die ich Jan erzählte. Aber mit Christina ist es anders. Ich habe sie die ganze Zeit herbeierzählt. Ihre Figur, ihre Hände, denen man ansieht, dass sie jeden Tag in Bewegung sind. Den Ansatz ihrer Brüste, die Stelle, wo ihre Rippen auf das Weiche ihrer Brüste treffen. Genau diese Stelle ist sie selbst. Christina schläft, hat den Arm auf meiner Hüfte abgelegt, die Füße zu meinen gestreckt, unsere Körper wie ein Oval. Zwischen uns liegt die Kleine auf dem Rücken, die Beine hochgezogen und breit. Christina duftet. Sie hat sich den Dreck aus den Haaren gewaschen, den Schlamm und das Öl. Als ich sie vom Küchenfenster in den Garten treten sah, schien sie mir bleich mit den Behandlungssachen, die sie immer noch trug, der gestärkten, etwas länger geschnittenen Bluse und der Hose, die rechts zerrissen war, dass ihr Oberschenkel hervorlugte. Ich wollte aus dem Haus laufen, aber ich blieb reglos am Fenster und starrte sie an. Ich sah mich selbst, wie ich barfuß und abgerissen den Sommer über unterwegs gewesen war. Mehr Geist als Person. Eine seltsame Erscheinung. Ich dachte an die Leute um uns, die vielleicht Angst vor mir hatten, mich seltsam fanden. Den wirren Vater, der seine Kleine in den Kindergarten brachte und dann ganze Tage in den Wäldern verschwand. Ich schaute hinaus, sah die Kleine auf Christina zustürmen, während das Geräusch des Regens langsam löchrig wurde. Ich hätte Jan glauben sollen. Wie könnte es anders sein? Der Bach war ins Ärztehaus gerauscht, schwappte hinein in den Keller und kam beim Parkplatz wieder heraus. Eine halbe Stunde und das Erdgeschoss war vollgelaufen, unser Auto auf dem Parkplatz untergegangen. Die Arbeitskollegin, bei der Christina die letzte Woche gewohnt hatte, war am Morgen auf dem Friedhof gewesen und hatte ihr Auto auf einer der oberen Straßen abgestellt. Vom Friedhof aus führt ein Forstweg durch den Wald. Fast eine Stunde sind sie im Schritttempo zwischen den Bäumen hindurchgeholpert, bis sie zurück auf der Höhe waren. Die Straßen leer und die Dörfer auch. Niemand draußen, niemand unterwegs, die Häuser erleuchtet, aber nicht hell, wie mit schweren Vorhängen verhängt. Dann wieder Wald, triefnass und riesig. Scherben in den Straßengräben und ab und an die Silhouette eines Vogels, der eilig im Zwielicht verschwand, bis das nächste Dorf auftauchte und das nächste. Alle daheim, die es heim geschafft hatten. Manchmal haben sie ihr Glück versucht und sind Richtung Tal abgebogen, nur um die nächste Brücke blockiert zu finden. Dann sind sie über die Höhen im Niemandsland zwischen Tschechien und Deutschland gefahren. Vielleicht sind sich Jan und Christina dort entgegengekommen, beide auf dem Weg nach Hause. Zwei einsame Wagen auf dem dämmerigen Kamm, wo sich der Bach aus einer Vielzahl von Quellen und Läufen speist. Dann sind sie auf unserer Seite des Tals wieder hinuntergefahren. Die Dörfer dunkel glimmend. Ein riesiger, einsamer Abend, mit dem Rauschen der Reifen auf dem Asphalt und dem Quietschen der Wischerblätter. Als ich erwache, ist der Himmel wolkenlos blau. Die Bäume vor dem Fenster stehen klar gegen das Licht. Die Blätter haben einen leichten Stich ins Gelbe bekommen, fast nicht sichtbar, nur als Veränderung gegen das Grün der vergangenen Wochen. Im Laub gibt es größere Lücken, die der Mehltau gerissen hat. Ich setze mich aufs Fensterbrett, sehe Christina und die Kleine im Garten. Stolz reckt sie die Arme empor, wenn sie eine Schale mit Himbeeren gefüllt hat. Im Radio sagen sie, dass alle Ortschaften von der Grenze an elbabwärts evakuiert sind. Vor mir filtert nur das Augustlicht träge durch die Zaunlatten. Ich versuche, Christina und der Kleinen zu helfen, aber meine Schale wird nicht voll. Die Kleine springt um mich herum, schaut auf die wenigen Himbeeren, die ich gesammelt habe, und lacht mich aus. Im Radio haben sie bisher keine Todesopfer gemeldet. Aber die Überschwemmung ist überall im Gebirge, hat ganze Dörfer fortgespült. Von manchen weiß man etwas, von anderen nichts. Zum ersten Mal bedauere ich, dass wir keinen Fernseher haben. Christina hat kurze Hosen und ein gestreiftes Top an. Ich betrachte ihren Rücken, ihre Schultern, die Rückseite ihrer Arme und Beine. Christina biegt die Ranken zur Seite, dass die Kleine an die Beeren heranreicht, ohne sich zu stechen. Ich sehe das Wechselspiel von Christinas Bewegungen, ihre Wirbelsäule, die Rippen. Und ich beginne mich zu schämen, dass mir das alles nicht genug war. Christina reicht mir eine Dose mit Himbeeren. »Denk nach«, sagt sie. »Ich weiß, ich soll mich nicht in Gefahr bringen, aber es klingt wie der Nachhall dessen, was uns passiert ist, was ich habe passieren lassen, ohne dass Christina und die Kleine eine Wahl gehabt hätten. Die Kleine kommt und gibt mir einen Kuss. Dann trete ich hinaus auf die Dorfstraße, wie in eine andere Welt. Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass sich niemand für mich interessiert, dass ich unbeobachtet bin. Durch die Scheibe des Dorfladens blicke ich zurück in die Läden meiner Kindheit, als es kaum etwas gab und die wenigen Dinge in den Regalen auf Lücke gestellt waren, dass die Lücken einen größeren Raum füllten als die Dinge selbst. Im Laden ist niemand, als wüssten die Leute, dass es nichts mehr zu holen gibt. Im Feuerlöschteich spiegelt sich an den blanken Stellen zwischen der Entengrütze der Augusthimmel. Das Wasser unbewegt, bis auf ein leichtes Gekräusel von Wellen, wenn eine Brise sich an der Oberfläche fängt. Aus den Fenstern wehen die Gardinen, die Leute sind zu Hause, aber sie zeigen sich nicht. Ich wandere auf dem Seitenstreifen hinunter zum Fußballfeld. Einmal drehe ich mich um, dann wechsle ich in die Mitte der Straße und hüpfe auf den Schatten von Krone zu Krone. Unten im Tal steht eine riesige Fläche gleißenden Lichts. Der Friedhof ist noch da, dazu einige Straßen an den Hängen und die Gartensparte. Aber das Tal ist ein Meer, aus dem die Leckenrümpfe der Häuser ragen. Ich denke daran, wie die Russen früher Staudämme anlegten, wie für den Fortschritt riesige Landstriche weichen mussten. Niemand hier hat einen Staudamm gebaut, aber im Radio haben sie gemutmaßt, dass in Tschechien die Staustufen der Elbe geöffnet werden müssen, bevor sie brechen. Ich esse ein paar Himbeeren, zerdrücke sie langsam gegen den Gaumen. In ihrer Süße scheinen sie fast scharf. Die Dose mit den Himbeeren stelle ich an den Rand der Flut, auch den Rucksack lasse ich da, wie man am Strand seine Sachen abstellt. Im Gegensatz zu gestern ist niemand hier. Einen Moment glaube ich, Stimmen aus der Gartensparte zu hören. Ich ziehe mein T-Shirt aus, die Jeans lasse ich an. Vorsichtig schiebe ich die Zehen ins Wasser. Braun wolkt die Flut um meine Knöchel. Bei jedem Schritt versuche ich, mich an den Lauf der Straße zu erinnern, aber ich kann nur meinen Fußsohlen trauen. Unerreichbar scheinen sie mir, als wären sie zwei eigene Wesen unter dem gleißenden Spiegel. Manchmal treffe ich einen Stein oder Gegenstände, von denen ich keine Vorstellung habe. Ich ärgere mich, dass ich keine Sandalen angezogen habe. Vorsichtig taste ich mich weiter, immer in der Hoffnung, unter Wasser keinen Nagel zu treffen, kein zersplittertes Brett oder scharfes Metall. Das Wasser strömt kaum noch. Manchmal spüre ich einen milden Zug, einen Druck auf die Hüfte. An die reißende Strömung von gestern erinnert nur noch die Tatsache, dass hier alles voller Wasser ist, die ganze Stadt vollgelaufen innerhalb von Stunden, und immer noch steigt der Pegel. Vitos Werkstatt kommt in den Sinn. Die Küchenzeile, sein Bett, die Regale und Maschinen, das alles muss von Wasser umgeben sein. Demselben Wasser, durch das ich mir meinen Weg bahne. Und mir kommt es so vor, als wäre ich auf diese Art verbunden mit all diesen Dingen, als würde ich selbst in die Vergangenheit zurückreichen, in jedes Leben hinein, das verbunden war mit den Schränken, den Töpfen, den Matratzen, die hier und da noch über das Wasser ragen. Ich bleibe stehen. Will meinen Fuß tasten, aber begreife im selben Moment, dass es mir nichts nützen wird. Vielleicht habe ich mich geschnitten. Vielleicht nicht. Ich versuche nicht daran zu denken, wie offen ich jetzt für alles bin, das hier umherschwimmt. Das Öl, die Lösungsmittel, den Dünger. Vor mir ziehen träge Schlieren auf der Oberfläche, wirbeln langsam, kreiseln wie schillernde Galaxien zwischen den Häusern. Ein ganzes Universum, die Überschwemmung. Ein Universum aus Zerstörung. Ich frage mich, warum ich nicht schon längst auf die Idee gekommen bin, die Füße vom Grund zu heben und loszuschwimmen. Ich schaudere, dann nehme ich Schwung und gleite in die träge Fläche hinein. Den Kopf hebe ich hoch, immer bedacht, nicht aus Versehen einen Schluck zu nehmen. Gegen das Aquädukt hin höre ich den Motor eines Schlauchbootes. Der Schall bricht sich zwischen den Häusern, vervielfacht sich. Ich bin für einen Moment nicht sicher, ob nicht eine kleine Flotte von Booten unterwegs ist. Aber dann sehe ich das Boot wie auf Patrouille durch die Häuser fahren. Die Gegend ist evakuiert. Ich erschrecke kurz beim Gedanken daran, dass man mich aufgreifen könnte, aber ich will nichts plündern hier, nirgendwo eindringen. Ich will nur unser Auto finden. Christinas Ausweise und die Spielsachen der Kleinen. Ich schwimme langsam, immer darauf bedacht, dass ein Gegenstand unter Wasser meinen Bauch trifft, dass ich hängen bleibe. Ich fühle mich verletzlich, einsam mit meinem nackten Bauch über der Verwüstung, meinem Geschlecht, meinem Unterleib so fern unter mir. Mit jeder Faser versuche ich zu spüren, dass ich nirgendwo auflaufe, mir den Bauch nicht an einem Gartenzaun aufreiße. Das Wasser spült groß und träge um mich herum. Ich glaube zu wissen, über welcher Straße ich hier schwimme, aber sicher bin ich mir nicht. Ich lasse mich leicht von der Strömung tragen und wundere mich, wie sich alles beruhigt hat. Im Vergleich zu gestern, als der Bach noch tobte und grollte. Aber von vorn ist die Elbe gekommen, als träge Barriere, als schlammiger Abschluss, der den Bach zum Verschwinden gebracht hat. Nur als leichter Zug ist er noch spürbar, dass ich durch die Häuser manövrieren kann. Langsam ist mir kalt. Ich habe ein seltsam schweres Gefühl im Bauch, obwohl ich versuche, kein Wasser zu schlucken. Trotzdem kleben mir die Haare am Kopf, als wären sie dick mit Gel eingeschmiert. Je weniger Aufmerksamkeit ich fürs Schwimmen aufwenden muss, desto mehr kann ich lauschen und vor allem riechen. Ich weiß nicht, warum ich den Gestank nicht vorher schon bemerkt habe, aber mit einem Schlag wird mir schlecht. Als hätte sich alles, was unter den Fluten liegt, in einem einzigen, unbeschreiblichen Geruch vereinigt. Was gestern noch Leben war, ist heute schon Müll. Unbrauchbar am Versickern, am Verrotten. Plötzlich denke ich an die Kleine. Denke an die Kinderbetten, die unter den Fluten liegen müssen. An die Plüschtiere, die stillen Reste von Butterbroten, die noch auf den Küchentischen gelegen haben. Ein kleiner Wirbel fasst mich. Ich werde um die Ecke der Apotheke getragen, sehe den Brückenbogen vor mir, der zum Parkplatz führt, und muss mich übergeben. Ich mache ein paar kräftigere Züge, halte eilig auf die Brücke zu, deren Scheitel mit dem Geländer einen halben Meter übers Wasser ragt. Ich bekomme die Sprossen zu fassen und ziehe mich hinauf. Rechts neben mir sehe ich ein Stück Kofferraum, eine Stoßstange und ein Nummernschild übers Wasser schauen. Die Sturzflut des Baches muss unser Auto ein Stück mitgespült haben, bis es sich hier an der Brückenmauer zum Parkplatz aufrichtete. Ich huste und weiß nicht, ob mir immer noch schlecht ist oder ob es Wut ist, die mir hochsteigt. Ich weiß nicht, warum ich losgeschwommen bin. Vielleicht aus Trotz. Vielleicht habe ich mir auch gar nichts gedacht, wollte nur die Leere fühlen, die Ereignislosigkeit. Ich lasse mich vom Geländer heruntergleiten, mache einige Züge hinüber zu unserem Auto. Ich atme tief ein, versuche, Sauerstoff in mich hineinzupumpen. Dann tauche ich hinunter. Ich traue mich auch, die Augen zu öffnen, sehe aber rein gar nichts. Ich strecke die Arme nach vorn, mache ein paar Beinstöße und fühle plötzlich den Kofferraum. Ich taste nach der Heckscheibe, bekomme aber nichts zu fassen, bis ich die Gummidichtung spüre. Ich merke, wie mir die Beine zu kribbeln beginnen und die Arme, wie die Luft weniger wird. Kurz bevor ich auftauche, bin ich mir sicher, dass ich mit der linken Hand das Polster des Kindersitzes berührt habe. Ich tauche auf, schnappe so schnell nach Luft, dass ich fast noch einen Schluck Wasser nehme. Ich ziehe mich hoch aufs Geländer, atme durch. Tränen laufen mir über die Wangen. Als ich wieder ganz da bin, tauche ich zurück. Ich versuche mir ungefähr die Lage des Kofferraums und des Rücksitzes vorzustellen. 2-3 Mal schöpfe ich Atem, dann tauche ich wieder ein. Dieses Mal bin ich schneller. Ich bekomme den Kindersitz zu fassen, schaffe es, die Verankerungen zu öffnen. Eine letzte Anstrengung und der Kindersitz löst sich. Ich ziehe ihn herauf, während ich mich am hinteren Holm festhalte. Der Sitz ist schwer, die Polster vollgesogen mit Wasser. Ich brauche Kraft, um mich selbst und den Sitz über Wasser zu halten. Die Arme werden mir schwer, und so wie ich Kraft verliere, werde ich mit einem Mal wütend. Auf das Wasser, auf die Gegend und vor allem auf mich, dass ich hierher zurückgekehrt bin. Jetzt haben wir ein Haus am Ende der Welt. Ein ganzes Haus zwar, aber das Tal hier unten ist zerstört. Christinas Ärztehaus und Jans Bus. Soweit das Auge reicht, eine riesige, halb schlammige, halb ölige Kloake und darüber wir. In einem winzigen Dorf mit Leuten, die wir nicht kennen oder die uns nicht kennen wollen. Christina, die Kleine und ich, festgebacken an einer Vergangenheit, die allein meine war, die ich hätte vergessen sollen, genauso wie die Apfelbäume und den Himmel. Ich merke, wie ich heftiger atme, wie mir plötzlich wieder Kraft in Arme und Beine schießt. Meinetwegen soll diese Stadt untergehen, und wenn ich schon unser Auto nicht retten kann, dann wenigstens diesen Sitz hier, die Hülle, die unsere Kleine behütet hat, als wir mit ihr über Land gedriftet sind, wo sie geschlafen hat mit ihren im Traum zuckenden Armen und Beinen.